Melodien der Sehnsucht, fluten meine Seele, such die Ruhe im Klang. Nur ein paar Minuten lang, nur ein armer Versuch, und dann hat sie mich wieder, diese hässliche Welt voller Fratzen und Biber. Manchmal schaue ich an den Block so und denke daran, wie man in den Blocks wohnt. Dann stecke ich mir einen Knopf ins Ohr, drück auf Play, verdrück ne Träne und stell mir mein Leben nochmal vor. Momente voll Hass, Momente voll Spaß, Menschen, die ich traf, und Momente, in denen ich dachte, das war's. Ich pack meinen Arsch aufs Fahrrad und gebe Gas. Fahr durch diese schöne Stadt, es ist ein schöner Tag, weil die Musik ihn dazu macht. Ich höre unseren ersten Akt, die SWSCP07, was haben wir gelacht? Gemeinschaftssektor Tal war am Start und ist es auch geblieben. Es gab auch mal Krach, doch inzwischen kracht es nur noch, wenn wir schießen. Melodien der Sehnsucht, fluten meine Seele, sucht die Ruhe im Klang. Nur ein paar Minuten lang, nur ein armer Versuch, und dann hat sie mich wieder, diese hässliche Welt voller Fratzen und Biber. Die Melodie lässt mich träumen. Damals träumte ich von Mikrofon, 9 Jahre schreiben, 5 Jahre leiden, doch dann ging es endlich los mit den ersten Tracks auf eigenen Beats. Am Anfang noch sehr wack, doch schon mit eigenem Stil. Der Flow von OC zerstörte jeden Homo-MC. Am Mikro ist mein Baby, Hip-Hop meine Lady. Maybe it's the only way for me, can you see? Die Szene steckt tief in der Scheiße, möchte gern Gangster werfen in Videos mit Schein, doch ich seh nur Riesen Mützen auf weißen Schädeln voller Knete, Baby. We are able to change the game. Kannst du's verstehen? Kannst du's? Melodien der Sehnsucht fluten meine Seele, sucht die Ruhe im Klang. Nur ein paar Minuten lang, nur ein armer Versuch, und dann hat sie mich wieder, diese hässliche Welt voller Fratzen und Biber. Melodien der Sehnsucht fluten meine Seele, sucht die Ruhe im Klang. Nur ein paar Minuten lang, nur ein armer Versuch, und dann hat sie mich wieder, diese hässliche Welt voller Fratzen und